für die Katz, dicke Mauern und Stacheldrahtzäune. Wohin denn jetzt gehen? Ich sitze nicht stehen in der Menge und doch alleine. Willst du mich begleiten in gassigen Zeiten? Nur zusammen jedoch jedem das Seine. Ohne Austausch jegliche Änderung. Der Mund bewegt sich doch, ich bleib stumm. Sag nur ein Wort und ich bin da. Es war mir niemals so klar. Ich stehe am Abgrund auf sicherem Boden. Die Füße zur Erde und doch abgehoben. Das macht doch alles keinen Sinn. Die Hand am Abzug als Pazifist. Hab keine Ahnung, wie das ist. Ich versteh kein Wort. Nicht fern und nicht nah, niemand mehr da. Keine Freunde und keine Feinde. Kein Wort und kein Satz und nur für die Katz. Dicke Mauern und Stacheldrahtzäune. Wohin denn jetzt gehen? Ich sitze nicht stehen in der Menge und doch alleine. Willst du mich begleiten in gassigen Zeiten? Nur zusammen jedoch jedem das Seine. Ohne Angst auf jegliche Änderung. Der Mond bewegt sich doch, ich bleib stumm. Sag nur ein Wort und ich bin da. Es war mir niemals so klar. Ich stehe am Abgrund auf sicherem Boden. Die Füße zur Erde und doch abgehoben. Das macht doch alles keinen Sinn. Die Hand am Abzug als Pazifist. Hab keine Ahnung, wie das ist. Ich versteh kein Wort. Und auf sicherem Boden, die Füße zur Erde und doch abgehoben. Das macht doch alles keinen Sinn, die Hand am Abzug als Pazifist.